drei Klapper mit Max Kohn aus dem Dorian Gray. Ich übergebe jetzt mal ganz kurz an den DJ Pussy Lover. Thank you. immer noch die Hard Rock Club Night mit Max Bohn. Das war gerade ein DJ Pussy Lover. Keep it going. Le Roganier Astral Train. Thank you. Club Night, Bark Spoon, Exploring Cray. Klapper mit Mark Spoon. Cherry Moon Tracks, House of House, Teil 2. Legendäre Rave Track. We'll be right back.

Ich verabschiede mich, es war die Klappmeile mit Max Boon. Ich hoffe, ich komme dir alle auf meinen Geburtstag. Das würde mich sehr freuen. Ab nächste Woche bin ich wieder regelmäßig mit Dorian Gray. Heute verdient mich nochmal der Kai. Das ist Overlords, God's Eye. Abgefahrenste Platte des Jahres. We'll be right back.